Don Juan schwingt sich über die Balustrade und entflieht in den finsteren Park, bevor Pater Diego und Doña Anna, die Braut, erscheinen. Ja, mein Kind, sind wir allein? Nein. Wieso nicht? Ein Mann. Ich bin der Mann und der Mond in dem Teich dieser Nacht. Du bist die Frau und der Teich mit dem Mond dieser Nacht. Nacht macht uns eins, Gesicht gibt es keins. Liebe macht blind, die da nicht Braut und Bräutigam sind. Gott segne Doña Anna, die Braut. Vielleicht war er's. Der Bräutigam trägt keine Larve. Oh, mir ist so bang. Kind. Das ist der Pfau, mein Kind. Kein Grund, dass du erschrickst. Seit 7 Wochen wirkt er mit diesem heiseren Schreien, schlägt sein Rad immer zu, damit die Doña Pfau ihn erhöre. Was zitterst du? Ich liebe ihn. Ja, gewiss. Und dennoch willst du dich vor ihm verstecken? Vor dem zierlichsten Reiter, der sich je von einem Schimmel geschwungen hat. Deine Mama schwört, es habe eine solche Gestalt noch nie gegeben. Und wenn ich auch als Pater daran erinnern muss, dass eine schlanke Gestalt noch nicht alles ist, oh nein, sondern dass es auch innere Werte gibt, die ein Weib oft übersieht, Vorzüge der Seele. Kein Zweifel, mein Kind, es wird ein schlanker Jüngling sein, was jeden Augenblick stolz wie ein Pfau vor dir erscheinen soll. Bleib. Wohin denn? Ich werde in Ohnmacht fallen. Dann wird er dich halten, bis du erwachst. Aber wo ist er? Im Schloss, denke ich. Er sucht seine Braut, wie es der Brauch ist. Die Heiden nannten es die wilde Nacht. Ein wüster Brauch, sagt der Chronist. Jedes paarte sich mit jedem. Es kommt jemand. Wo? Es tönte so. Palmen im Wind. Ich bitte um Verzeihung, Pater Diego. So war das damals bei den Heiden. Jedes paarte sich mit jedem. Doch das ist lange her. Die Christen nannten es die Nacht des Erkennens. Und alles bekam einen frommen Sinn. Braut und Bräutigam waren fortan die Einzigen, die sich in dieser Nacht umarmen durften. Gesetzt, dass sie einander erkannten, aus all den Larven heraus. Kraft ihrer wahren Liebe. Ein schöner Sinn. Ein würdiger Sinn, nicht wahr? Ja. Nur hat es sich leider nicht bewährt, sagt der Chronist. Solange Braut und Bräutigam eine Larve trugen wie alle anderen. Es gab, sagt der Chronist, zu viele Verwechslungen. Warum hörst du mir nicht zu? Es kommt jemand. Pater Diego. Was ist geschehen? Kommen Sie, aber geschwind kommen Sie.